Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Heute besprechen wir die Folge The Ghost, Staffel 4, Episode 1 von Agents of S.H.I.E.L.D., also die Staffelpremiere. Und ich glaube, zuerst müssen wir einfach mal über den Anfang dieser Folge reden, die Intro-Sequenz, weil die war für Agents of S.H.I.E.L.D. unüblich. Also habe ich sofort bemerkt, du glaube ich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man sieht, als einer der allerersten Shots sieht man dann, wie ein Gesäß einer Frau gerade ihren Unterhose anzieht und dann, oder nein, zuerst war es noch irgendwie die Beine oder die Ärmel, aber dann einfach... Ja, oder was meinst du? Nee, ich habe auch ziemlich schnell den Hintern einfach im Auge. Ja, das ist dann sehr geblieben. Also, okay, Agents of S.H.I.E.L.D., das sieht man hier zum ersten Mal. Ja. Und dann merkt man, dass dann eben, also ich denke so, oh, ist das Daisy und so, hab's mir dann gerade gedacht, weil sie halt so der, vom Cast, der ist, wo am ehesten wohl in so einem Kontext dargestellt wird. Und dann... Genau, das war dann schon mal auffällig. Und dann ein paar Szenen weiter wurde es dann auch viel blutiger, als man sich's gewöhnt ist, finde ich. Und ich habe dann später nachgelesen, dass jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. später läuft in Amerika, jetzt um 10 Uhr statt um 9 Uhr. Und sie deswegen wegen dem späteren Timeslot halt sich mehr, sich mehr erlauben dürfen, genau. Was wegen Brutalität und nackter Haut. Und wie fandest du jetzt, unabhängig von diesem äußeren Umstand, wie fandest du die Szene mit Daisy? Ja, von mir aus hätte das nicht, wäre es nicht nötig gewesen. Es ist so male gazy, sagt man da mal im Englisch. Das hat so, das machen wir für die männlichen Zuschauer, damit sie da schon mal auf, so angeheizt also werden. Also quasi genau. Die Frage ist, warum muss man in diesem Moment sehen, wie sie sich ihre Unterhose anzieht? Wir gehen alle davon aus, dass sie Unterwäsche trägt oder wenn nicht, dann halt nicht, oder? Also es ist viel wichtiger, dann später zu sehen, dass sie sich ihre Ausrüstung anzieht. Ja, das hat passt, ja. Ich habe mich zwei Dinge gefragt. Als ich es gesehen habe, habe ich auch gedacht, ach, das ist Daisy, weil Daisy meistens, also wenn sie sich diese etwas sexualisierte Sache erlauben, dann mit Daisy. Wobei bisher, also es sind wie zwei Ebenen. Ich weiß nicht, ob in der Serie bisher sie wirklich stark sexualisiert wurde. Ich fand eigentlich nicht. Aber vom Charakter her war sie immer die am stärksten sich ja schminkt oder auch mal schön anzieht. Gerade in der ersten Staffel war das ja noch mehr so. Das heißt, wenn wir jemanden mit schöner Unterwäsche sehen, dann ist es am passendsten, dass sie es ist. Also es hätte mich, glaube ich, viel mehr genervt bei May oder bei Gemma oder bei Jojo. Ja. Und dann war das ist so das eine, dass ich dachte, okay, bei ihr ist noch am ehesten so, dass jetzt auch die Unterwäsche nicht total unwahrscheinlich war. Ich meine, sie ist auch relativ breit, also sie sah ganz praktisch aus. Hübsch, aber praktisch. Und das andere war, dass ich mich gefragt habe, versuchen sie es gerade zu brechen, weil sie quasi mit so einer typischen Shot anfangen von quasi umgekehrtem Striptease. Also so dieses typische, das Licht war ja typisch, so dieses weiche, dunkle und die Bewegung, aber sie hat quasi ja am Ende dann diese sehr funktionalen Sachen angezogen, also dass sie wie versucht haben, hey, guck mal, hier geht es nicht darum, dass eine Frau sich mega lang und lastiv schön anzieht oder auszieht, sondern nein, das ist Daisy, die sich auf den Weg zur Arbeit macht. Ja. Aber ich glaube, es würde, also um es gut zu brechen, hätte es deutlicher sein müssen. So hat es einfach ein bisschen plump gewirkt. Ja, plump ist guter Ausdruck. Genau. Und ja, irgendwie, also das kommt dann noch auf die Brutalität, aber ich habe dann auch mit einem Kollegen darüber geredet, es fühlt sich ein bisschen an, als würden sie würden gern mehr so auf die Netflix-Marvel-Serien in diesem Stil gerade arbeiten. Also auch mit wieder mit diesem neuen Charakter von Ghost Rider, dass so, so ein brutaler Anti-Held eingeführt wird und wie das aufgebaut hat, mich dann auch daran erinnert, oh, weiß nicht, haben sie sich jetzt hier an Daredevil und Jessica Jones oder so orientiert. Und jetzt haben sie wie, oh, jetzt sind wir ja im späteren Programm, jetzt dürfen wir auch so cool und brutal sein wie die Netflix-Serien. Also ich hoffe, ich hoffe sehr, dass sie nicht in diese Richtung gehen, weil das Schöne an Agents of S.H.I.E.L.D. ja eigentlich immer war, dass sie eben nicht diese Härte oder... Ja, sehr anders, genau. Ja. Und trotzdem spannend waren. Also es ist halt ein bisschen harmloser zeitweise, aber das darf ja auch mal sein. Also ich meine harmlos, letzte Staffel hatten wir Hive, das war jetzt auch nicht gerade unbrutal. Ja, ja. Also es hatte schon seine Momente. Eben, das ist das erste Mal, das Brutalere. Aber es war einfach jetzt gerade auffällig, was ich so gerade am Anfang wohl so präsentiert. Ja, die Folge war auch sehr dunkel. So vom Licht, von den Lichteinstellungen her. Das stimmt. Und weil wir schon dabei sind, muss ich trotzdem fragen, hat May einen ungewöhnlich tiefen Aufschnitt getragen für sie? Oder hat sie sowas öfters? Ich glaube so, sie war jetzt halt... Also ich habe so als Shirt empfunden, nicht so, dass jetzt ihre Brüste als Ausschnitt betont, sondern mehr so eben so ein Trainings-T-Shirt. Shirt. Weil ich glaube, ich aber war dann eine Jacke. Durch die Anfangsszene war ich so ein bisschen dann aufmerksam. Also bei mir ist, ja, ja. War ich etwas aufmerksam und war dann aber nicht sicher, ob ich gerade quasi einfach überreagiere in dem Sinn, weil May ja ein sehr zugeknöpfter Charakter ist und ich es dann ungewöhnlich fand, oder ob das eigentlich eben... Aber dann denke ich, du hast recht, es ist einfach ein normales T-Shirt, das sie da trägt. Ja. Und wenn man kämpft, will man ja nicht unbedingt... Also es ist warm und dann ist es auch angenehm, wenn man nicht irgendwie so hochgeschlossen angezogen ist. Genau. Ja, das habe ich jetzt nicht stark bemerkt, Nein, eben, wenn halt der Gesäß einer Frau, während sie sich eine hübsche Unterhose anzieht, so im Zentrum eines Bildes ist, das ist klar. Ja, ja, nee, ist das, dann noch stärker. Das war eindeutig. Was ich interessant fand, oder war, dass bei Daisy zieht sich das Make-up durch. Ah ja. Das ist ja etwas, was bei ihr nicht quasi, es ist eine Frau, also muss sie Make-up haben, sondern das ist Daisy von Anfang an. Und ja, das macht sie, genau, und damit, oder gerade auch im Augen-Make-up hat sich durchgezogen, dass das immer irgendwie speziell war, dass auch, als sie diese sehr funktionale Kleidung getragen hat, letzte Staffel, wo ganz klar war, ich bin S.H.I.E.L.D.-Agent, hatte sie ja trotzdem immer Augen-Make-up. Und das fand ich jetzt in dieser Staffel auch spannend, weil der letzte Blick, den wir sehen, wo es sich so anzieht, sieht man ja dieses Augen-Make-up, ich glaube sogar leichte Gold-Effekte oder so, Glitzer irgendwie. Und dann in den späteren Folgen hat sie auch diesen tiefen, also so schwarz unterzeichnete Augen. Und dass sie das quasi einsetzen, ja auch, um zu zeigen, wo ihr Charakter gerade steht, oder? Das habe ich ja auch so aufgeschrieben. Eben so dunkel geschminkt, zum zeigen, wie Daisy jetzt so auf der dunkleren Weg einnimmt, eben so dieser Oder auch, dass es ihr Einzelgänger. Nicht, ja, und dass es ihr auch nicht so gut geht. Ja. Was am Ende ja rauskommt, als sie sagt schon, oder? Please, also ich weiß nicht, ob sie please kill me sagt, aber sie sagt doch, bittet sie nicht diesen Ghost Rider drum, sie umzubringen. Ja, also I deserve it. Ja. Just do it, irgendwie in dem Stil, ja. Also da hat sie wie ein Todeswunsch geäußert, ja. Genau, da ist eindeutig, sie ist da jetzt halt auf einer dunkleren Schiene unterwegs hat mit dem, was sie alles erlebt hat. Und dann machen sie es halt mit, inszenieren sie es noch zusätzlich mit dem Make-up. Ob das jetzt halt eher vielleicht ein bisschen zu direkt, zu plump ist, ja, kann man wohl unterschiedlich sehen. Ich glaube, für mich ist es okay, weil es sich wirklich durchzieht seit Anfang der Serie. Und das bedeutet, dass das etwas ist, was auch zu ihrem Charakter gehört, dass sie anscheinend wichtig ist. Ich meine, vielleicht wäre es nicht verkehrt gewesen, sie auch einfach öfters mal sich beim sich Schminken zu zeigen. Also, weil wenn sie es schon immer trägt, dann ist es auch etwas, was sie tun muss. Wo vielleicht dann eben zu ihrem Charakter irgendwie gehört, ja. Aber es ist halt so, einfach so als typisch aus. Das hübsche Mädchen, die hübsche Frau schminkt sich auch in am stärksten, so genau. Dieses Klischee. Oder besser gesagt, so wie es jetzt halt in der Serie ist, so sieht sie einfach aus, mit geschminkten Augen, aber nicht bewusst gemacht, dass das etwas ist, wofür sie Zeit braucht, wofür sie Sachen einkaufen muss, wo sie die Technik dafür beherrschen muss. Und wenn das auch stärker gezeigt würde, dann wäre es noch mehr wirklich auch Teil ihres Charakters. Aber ich akzeptiere es auch so. Okay. Gut, zum Ghost Rider hast du irgendwas noch zu sagen? Ich meine, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ja. Ist er jetzt angeführt worden? Ich fand es ein bisschen albern, dass wir ihn nicht... Ich fand es ein bisschen albern, dass wir ihn nicht gesehen haben. Und jetzt fällt mir gerade ein, war damit beabsichtigt, dass man nicht direkt wusste, dass er wie diese beiden Gesichter hat. Das könnte sein. Ja. Für mich ist es gerade schwierig einzuschätzen, weil ich habe eben eh Posters und Trailers angeschaut. Okay. Da war eh beides, hat man da mitbekommen. Wenn ich so dran... Ja, vielleicht, damit man meint, er hat immer diesen... Nein, also, der muss ja... Also ich fand es ein bisschen albern, dass man sowohl ihn nie gesehen hat am Anfang und auch den neuen Direktor nicht. Und bei ihm hat man dann irgendwann... sein Gesicht doch gesehen, aber so nebensächlich, und dann dachte ich, was hat es jetzt gebracht? Aber also auch wenn es beabsichtigt war, dass man ihn so nebensächlich dann doch sieht und dann diese eine Szene gibt, wo sein Gesicht verändert, dann fand ich es trotzdem nicht gut gemacht. Also ich fand es eher ein bisschen nervig. Genau, weil ich glaube, ich hätte es auch interessant gefunden, diesen Punkt, dass nicht er, wenn er nicht das Skelett zeigt, entscheidet, sondern wenn er das Skelett hat, entscheidet. Also so habe ich es verstanden, dass irgendwie der Teufel in ihm drin oder was weiß ich, der ist, der entscheidet, wer leben darf und wer nicht. Ich hätte es trotzdem interessant gefunden, auch wenn man schon vorher diese beiden Wechsel gesehen hätte. Ja. Naja. Ist auch so ein Klischee, einfach es noch in die Länge zu ziehen, so dieses, wie sagen, Reveal auf Englisch. Diese Enthüllung. Ja, Enthüllung, genau. Ja. Hat man es immer auf Englisch. Ja. Genau, jetzt mit dem Director ist das Gleiche, also es gibt keinen Grund, wieso der in der ersten Folge sonst nicht also, schon sagen wir so, er muss, es muss jetzt einfach gut sein. Es muss jetzt wirklich speziell dann sein, wenn er dann plötzlich gezeigt wird. Und wenn nicht, dann war es einfach nur nervig. Mhm. Aber das ist eine schöne Überleitung zu einem anderen Thema. Wir wollten ja noch drüber reden, wie S.H.I.E.L.D. gerade so die Atmosphäre ist. Und da finde ich es jetzt schön, dass wieder das Thema Kollegialität und Team eine Rolle spielt, dass das immer sehr unterschwellig, aber sich eigentlich immer durchzieht, weil man ja merkt, dass sie jetzt quasi von einem recht kollegialen Verhältnis letzte Staffel, wo über vieles geredet wurde und Coulson nicht mehr so geheimnistorisch krass drauf war, wir zum Classified zurückgekehrt sind. Mit den Pseudo-Levels. Genau, und das finde ich ganz spannend, dass quasi es wieder einen Rollenwechsel gab von Coulson. Wobei, da können wir noch drüber reden. Aber dass wir jetzt nochmals das Team auch nochmals in einer anderen Situation erleben, wo ja Gemma dann auch ganz stark darauf hinweist, beim May gegenüber eine so gute Szene zwischen den beiden. Fand ich sehr gut. Wo Gemma ja darauf hinweist, dass das Team auseinandergerissen wurde, absichtlich, und sie versucht, auf dieser hohen Stellung zu bleiben, um zu wissen, was läuft. Aber gleichzeitig eben um immer noch das Team sehr stark empfindet. Das heißt, sie macht es ja für die anderen. So habe ich das verstanden. Das heißt, wir haben noch das alte Team, auch wenn es auseinandergerissen ist, das jetzt in dieser neuen wieder viel stärker hierarchischen Struktur klarkommen muss. Genau, sie müssen sich wieder neu anpassen. Der Director, irgendwie der Punkt, habe ich irgendwo gelesen, dass sie ja, so wie sie zusammengearbeitet, wie eben auf eine Art wie übermächtig waren Und jetzt der Director da wie die Angst hat, ja, wenn die zusammenbleiben, dann wird wieder irgendwie alles durcheinander gebracht oder irgendwie so. Aber das, diese Idee, dass dieses Team ist genau das Spezielle, sie sind so die Besonderen, fand ich noch, ja, sieht man wieder, ja, das sind die Hauptfiguren, die sind die coolsten. Aber ich fand es auch interessant, wie dann, merke ich dann immer so, also einerseits sind sie ja schon seit langem bei S.H.I.E.L.D. Ich meine, früher war es ja auch schon so. Und das dann, jetzt ist ja wieder Status Quo zurückgekehrt und dass sie jetzt halt wie so ein bisschen rebellisch sind. Für, ich meine, klar, das mit dem Verlauf der Serie macht es wohl Sinn, aber einerseits war das ja auch mal sehr lange ihren Alltag. Und dass May jetzt da auch so Probleme hat, weil sie war ja da ganz am Anfang von der Serie, ist sie ja dann, war sie zuerst dort im Büro und hat sich da so sehr gefügt und so. Mhm. Aber da sieht man mal die Entwicklung dieser Figuren. Ich finde auch, dass man, gerade May ist ein gutes Beispiel, dass man die Entwicklung sieht, dass sie auch dieses psychische Trauma überwunden hat. Und auch die Entwicklung dieses Teams und auch von Coulson und allen, dass sie erkannt haben, dass es anders laufen sollte. Und ich meine, wenn es überhaupt, also irgendeine Rechtfertigung braucht S.H.I.E.L.D. nach Winter Soldier, finde ich. Und wenn, dann ist es, dass sie kollegialer und flacher agieren. Und was ich sympathisch fand letzte Staffel und so, war, dass halt eben quasi nicht Coulson als der Direktor mega bestimmt ist, sondern dass wir eher ein Team an Leuten haben, die die Geschicke von S.H.I.E.L.D. leiten. Was ich persönlich sinnvoller finde als eine Person an der Spitze. Aber da ist jetzt anscheinend sehr paranoid, also das hilft ja dann auch eine Ich-Atmosphäre dieser Organisation. Gemma muss jetzt immer Lügentest durchführen und so Sachen. Und dann ja, hört sich nichts angenehm an. Aber ich denke, das wird sich jetzt auch vielleicht schneller als wir denken, dann wieder auflösen oder verändern. Ja, nein, oder wir sehen es noch. Ja. Vielleicht hätten New S.H.I.E.L.D. und S.H.I.E.L.D. sich noch länger streiten sollen und noch ein bisschen mehr über Strukturreformen nachdenken. Ja. Dann wäre vielleicht. Statt dass jetzt einfach so ein. Statt dass einfach jetzt wieder so ein Wechsel kommt. Weil ich habe jetzt gerade für die Serienmacher einfach gemerkt, oh, wir müssen es wieder anders machen. Jetzt haben wir zu. Sonst wird es nicht spannend oder so. So ein Reset. Genau, ein paar Leute haben noch. Ich habe Comments gelesen, wo sie gesagt haben, jetzt kann man wie neu wieder einsteigen. Es ist wie, die Situation ist wieder neu gemischt. Ja, also weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert, weil es sind doch so viele Hintergrundgeschichte nötig. Aber ja. Ein bisschen Serien funktionieren dann noch öfters so, dass irgendwie jede, wenn die Staffel anfängt, die erste Folge muss immer für neue Zuschauer irgendwie auch zugänglich sein. Dass wir eben alles wieder so wie von Punkt Null beginnt, auch wenn die Geschichte vorher und so weiter natürlich immer noch stattgefunden hat. Naja, ich hoffe, dass es noch besser wird. Wollen wir zur Roboterfrau kommen? Ja, yay! Genau, unser nächster Punkt. Jo, voll nicht, haben wir schon sicherlich tausendmal in dieser Form bereits gesehen, gelesen, gehört. Also auch der Reveal, dass ich zuerst nackt ist. Ja, das war also, ich habe gedacht, Leute, wie... Das ist so... Es ist schon sehr, ja, ich weiß nicht, ich habe so meine Zweifel, ob sie da jetzt wirklich was Neues zu dieser Thematik dann beitragen können, jetzt im Moment. Was ich noch wichtig fand, dass sie gesagt haben, es ist keine AI, keine künstliche Intelligenz, weil das wäre eben mit Ultron, da ist es ja in die Hose gegangen, aber sie soll einfach eben so möglichst nahe wie ein Mensch wirken, nur so als eben als Decoy, als Ersatz. Ja, zum, und bitte immer schön zu ihrem Erschaffer hingucken, ob sie was darf oder nicht. Nein, ja, es waren wirklich alle Buttons irgendwie eben direkt mal nackt natürlich, super dünn. Super schön. Ja, einfach so. Ich habe dann schon, also das wird jetzt hoffentlich nicht passieren, aber ich habe schon gedacht, wer das jetzt Fitz irgendwie dann, weil Gemma nicht so viel Zeit für ihn hat, dann irgendwie mit dieser Roboterfrau, mit der Androidin dann mehr Bindung aufbaut. Also das ist gerade meine Horrorvorstellung, dass dann das Argument, ja, Gemma hat keine Zeit für ihn, sie ist so beschäftigt, jetzt fängt er was, verliebt er sich in die Roboterfrau. Das wäre, ich hoffe einfach mal, sie gehen nicht dorthin. Hoffe ich schwer nicht, vor allem, weil man sie am Ende ja auch zusammen sieht, Gemma und Fitz, also quasi, also von der Folgensprache her, also von der Erzählsprache her, dürfte es eigentlich nicht sein, sonst hätte man sie nicht zusammen sehen können. Aber man sieht ein bisschen, aber dort ist der Grund, also Fitz sieht dann schon besorgt, weil er weiß, er darf sie ja nicht erzählen. Und dann kommt dann halt wieder diese Geheimnistuerei zwischen zwei in einer Beziehung. Es hat immer. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie in die Richtung gehen. Ja. Dass quasi das er und Gemma dann Beziehungskrise haben wegen sowas. Aber meine Hoffnung wäre, dass sie das nicht versuchen, dass sie keine Zeit für ihn hat. So. Aber klar, das verstehe ich, dass das eine Horrorvorstellung ist. Oder dass das etwas ist, was du blöd findest. Ich weiß gar nicht, weißt du noch mehr zu diesem Thema Frauen als Roboter? Also, Laurie Penny hat dazu einen Artikel geschrieben, wieso eben die meisten, weißt du, diese Stimmen beim Handy, weißt du, Siri und Cortana jetzt bei Xbox und Microsoft Phone, dass das immer Frauenstimmen sind, so dieses Konzept von, dass eben solche Begleiterinnen, Assistentinnen, dass eben solche Assistentenfiguren immer auf weiblich konnotiert sind. Ich kann jetzt nicht mehr alle Details dieses Artikels wiedergeben, aber dort wird es besprochen und auf der Mary Sue haben sie da, glaube ich, auch schon was dazu geschrieben. Wieso immer so Androidenfiguren oft im sexualisierte Frauen sind, also als sexualisierte Frauen gebaut werden, dargestellt werden. Und dann halt Ex Machina, der Film, der letztes Jahr im Kino lief, wenn ich das, ja, der geht eigentlich ganz tief in das Thema rein, weil da wird so diese frauenfeindliche Einstellung, wie eben Männer so künstliche Frauen erschaffen, die eigentlich so sich nur so verhalten dürfen, wie sie es wollen. Ah ja, und dann diese... Der Tatortreiniger. Dort geht sie eigentlich auch ganz direkt auf das Thema. Ja, also, mit Emma 02. Ja, genau. Ja. Sagen sie es direkt eigentlich, wieso Männer sich so etwas erträumen. Und bei Ex Machina ist es wirklich ähnlich. Und dort, also dort wird das eigentlich auch direkt behandelt. Weil ich habe das mehr so im... Also bei mir ist es mehr so ein Gespür, dass ich denke, was, schon wieder ein weiblicher Roboter? Aber es gibt ja auch Leute, die dazu wirklich auch viel gemacht haben. Und das einfach wieder, also meine erste Begegnung damals mit künstlichen Intelligenzen war AI. Und das ist ja ein kleiner Junge. Wobei das auch sehr klassisch so, dass der Kindersatz quasi. Aber sonst eben auch in Battlestar Galactica haben wir ja auch, ich meine, das sind mehrere Roboter, aber wir haben die tolle blonde Frau, ne? Ich finde die mega cool, aber trotzdem, es ist wieder ganz klar, wir haben einen mega sexualisierten Roboter und es ist eine Frau und es ist der Roboter, den wir auch am meisten nackt sehen und so. Es wiederholt sich eben. Nackter Android-Roboter, wo auch genau. Meistens als so Verführerin dasteht, aber eben auch als etwas, das man benutzen kann. Also jetzt gerade nächsten... Das Wochenende beginnt auf HBO die neue Serie Westworld. Dort geht es auch um Androiden und dort werden zum Beispiel sind die meisten weiblichen Androide dann Prostituierte. Also dort geht es dann auch um das Thema. Es wiederholt sich ständig, eben dass dann Frauen wortwörtlich zu so mechanischen Objekten erschaffen werden, die man mit den sexuellen Dinge geschehen und so weiter, die für Männer zum Benutzen da sind. Also da kann man schon viel hinein herauslesen oder wenn die Macher ein bisschen reflektierter über so Sachen nachdenken, dann spielen sie auch damit, dann gehen sie auf so Sachen auch tiefer ein. Aber ich glaube, oft ist wirklich einfach so, oh, wir wollen irgendwie eine Robotergeschichte machen, was ist am interessantesten? Ah, nackte Frau, die super schön ist und dann die männlichen Figuren fühlen sich dann zu ihr hingezogen und sind verwirrt, weil sie ja eigentlich nicht ein Mensch ist und blablabla. All diese Sachen, das sieht man so oft. Und da dachte ich halt auch, als ich es so gesehen habe, ich weiß nicht, ob Agents of S.H.I.E.L.D. die richtige Serie ist, um dieses Thema anzugehen. Und ich fand es ja schon schön, wie Fitz ausgefreakt ist. Also der hat ja schon so ein bisschen, oh mein Gott, was hast du gemacht? Wobei ich noch nicht ganz durchschaut habe, was jetzt sein Hauptproblem ist. Er hat immerhin schon mal versucht, also eben, sie als Person, also she's definitely a she, oder? Ich fand es ganz, das heißt, dass er sie quasi respektieren möchte, das war ja schon mal gut, aber eben, es war so halb, nichts Ganzes und nicht Halbes. Nein, doch, eben was Halbes irgendwie, nichts Ganzes. Ich glaube, die Redewendung heißt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich schaue es mal nach. So, aber wirklich gut fand ich das nicht. Und sag mal, ich mag ja den verrückten Professor quasi, weil ich einfach den Schauspieler mag. Aber was war dessen letzte Geschichte? Und ist es in Ordnung, dass wir den jetzt einfach mitarbeiten lassen? Ich habe mich, glaube ich, sogar gefreut in der letzten Folge. Kann das sein? Ja, also ich... Also ganz am Anfang war ja der Experte für so Cyborg-Implantationen oder irgendwelchen Erweiterungen des Menschen, Transhumanismus. Aber dann war er mit Ward eigentlich unter der gleichen Decke, genau. Aber wurde von Hive, aber wurde wie auch gezwungen. Aber es war so ein bisschen, er war nicht ganz klar eine gute Figur, aber weil er wohl hat er dann doch sympathisch und nützlich ist. Obwohl sie haben ja dann, genau, im Finale der vorherigen Staffel hieß es ja am Schluss, dass er da seine Gerichtsverhandlungen hinter sich hat. Ah. Also er musste sich schon irgendwie offiziell für die Sachen, die passen. Ja, genau. Aber jetzt ist er wieder draußen. Aber Fitz sagt ja noch eben, wenn wir das jetzt nicht sofort melden, dann wirst du mega stark bestraft und so weiter, weil er eben ja als so ein Wissenschaftler, der so viele Grenzen überschreitet. Ja, also schon in der Vergangenheit überschritten hat, dass sie da irgendwie kontrollieren möchten. Und jetzt hat er halt tatsächlich wieder was gemacht, das war eigentlich nicht so... Überraschend, ja. Naja, gut. Wir beobachten es weiter, weil wer weiß, vielleicht überrascht es Agents of S.H.I.E.L.D. und macht was sehr Interessantes mit dieser Roboterfrau. Ist auch möglich, dass sie es erweitern, dass er nicht mehr nur eine konventionell schöne Frau ist, sondern dass als Konzept sich verteilt, dass dann jede mögliche Menschen dann auch in diesen Decoy-Modellen auftauchen. Ich glaube eben in den Comics gibt es die eben wirklich, dass dieses Konzept von Decoy, dass einfach jede Figur kann theoretisch auch als Roboter irgendwo dann auftauchen. Und wenn die stirbt, dann denkt man zuerst, oh nein, diese Figur ist gestorben. Und dann heißt nein, es war nur die Roboter-Version. Okay. Habe ich mal so mitbekommen. Ich habe jetzt die Comics nicht alle gelesen, aber... Aber das heißt jetzt nicht, dass sie in der Agents of S.H.I.E.L.D.-Serie dann auch so rauskommt. Und dann ist es quasi nicht so ein moralisches Dilemma wie bei AI, dass sie sterben, weil es eben keine künstliche Intelligenz ist, sondern nur nachgemacht. Genau, okay. Das ist jetzt eben die Frage. Bleiben sie auf der... Ich glaube, sie werden wohl auf dieser Schiene bleiben, weil eben das Konzept von AIs haben sie ja im Marvel-Universum bei Ultron schon durchgemacht und dann mit Jarvis, wo dann zu Vision wird. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt hier wiederholen, weil sonst wird ja dann gesagt, ja nein, das ist gefährlich, der kann ja wie Ultron, dann will dann die ganze Welt, bla bla bla. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass sie auf dieser Nachahmung-Schiene bleiben. Weil, ich meine, sobald wir künstliche Intelligenzen haben, haben wir einfach wieder dieses Problem von, ja, ist es in Ordnung von uns, diese künstlichen Intelligenzen dann quasi für uns in den Tod zu schicken. Das wären wir dann wieder bei Battlestar Galactica und bei AI von Spielberg, weil das, glaube ich, damals... Ja, genau. Quasi wie weit sind das dann denkende und fühlende Wesen? Aber gut, das heißt, das haben sie jetzt direkt klar gemacht, es geht nicht um künstliche Intelligenz. Ja, außer es entwickelt sich von selber. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie dann von selber auf einmal das Zeug in sich programmiert oder so. Ja. Das wäre auch so eine typische Storyline. Dass man es zwar nicht geplant hat, aber dann trotzdem wie eine denkende AI wird oder sowas. Gut, wer sicher keine denkende AI ist, ist Jojo. Also denkend schon, aber keine künstliche Intelligenz. Ich finde Jojo ziemlich cool. Und fand schön, dass wieder aufgetaucht ist. Und zum einen fand ich schön, dass man sie mit Sky zusammen gesehen hat. Einfach so, weil mir die Inhumans... Also Inhumans gemeinsame Szenen fand ich letzte Staffel eigentlich immer ziemlich cool. Warum auch immer. Ich glaube, es war einfach nett zu sehen, wie die ihre Kräfte kombiniert haben und so ein bisschen quasi, wir haben selbe Erfahrungen und dann betreiben wir darüber Bonding und so. Also auch so, wie sie und Joey ja irgendwie so kollegial wurden. Das hat mir gefallen, wie sie sich um Daisy kümmert. Also auch zu wissen, dass Daisy doch noch jemand hat, die quasi auf sie aufpasst. Und die Szene zwischen ihr und Mac fand ich auch ziemlich cool. Weil ich fand, Jojo kam rein und schon mit dem ersten Aussprechen von seinem Namen, Mac, ist es von ihr aus einfach wie so eine Annäherung, immer näher an ihn ran. Er ist quasi einfach, er steht so da. Wir wissen schon, dass er sicher nicht per Zufall den Kontakt jetzt mit ihr gerade hat. Aber von ihr her finde ich, ist es so ein, also schön inszeniert, fand ich. Also jetzt von den Regisseurinnen oder Regisseuren, wie sie durch diese Tür kommt, Mac sagt, und das ist schon so ein bisschen rauchig, so ein bisschen tief, so ein bisschen intim. Er sagt es zum Beispiel viel kühler, ah, Jojo, er sagt ja auch nicht ihren Namen. So. Und wie sie dann, bis sie dann direkt vor ihm steht, das ist so eine, das baut sich so ganz schön auf. Und das hat mir gefallen. So. Ja, ich fand das auch. Sie haben gute Chemie, sagt man ja da. Ja, das also die auch. Die zwei Schauspieler, so. Die Schauspielerinnen, ja, passen gut zusammen. Ja. Und ich fand dann, das... Ja. Ja? Also ich habe eben, da wird dann auch etabliert, dass eben die Inhumans nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten dürfen. Das habe ich zuerst nicht ganz verstanden, aber habe es dann nachgelesen, dass wegen diesem neuen Gesetz aus Civil War, diesen Accords da, Sokovia-Accords, dass die jetzt entweder neutral sein müssen, also registriert, aber sich nicht einmischen dürfen bei irgendwelchen Shield-Aktionen, oder sonst sind sie halt, werden sie gesucht, sind Outlaws, wie Daisy. Aber das ist noch gut zu wissen, weil das erklärt, wieso eben sie und dann Joey und so weiter vielleicht nicht mehr direkt jetzt in diesen Teams dabei sind. Ja, aber ich fand, also ich hoffe, dass Mac und sie noch öfters mal vorkommen, weil ich fand diese erste Szene sehr vielversprechend zwischen den beiden. Also die Spannung, die hier aufgebaut wurde. Ja, da kann ich dann sagen, die Schauspielerin, die Jojo spielt, ist jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, im Hauptcast, im Maincast. Also eben irgendwie wird sie immer noch mit ihnen mitarbeiten, auch wenn diese Regeln da existieren. Also sie ist nicht ohne Grund jetzt hier aufgetaucht. Ja. Genau, und dann gab es einfach noch so Details, die mir gefallen haben. Also, dass dieser Graffiti-Sprüher quasi als lokaler Geschichtsaufzeichner fungiert hat. Also, durch sein Graffiti wurde quasi, hält er ja fest, wer gerade wieder umgebracht wurde. Und auch den Ghost Rider aufgezeichnet hat und mit dem Auto. Und einfach diese Funktion von Straßenkunst als Geschichtsschreibung, als Aufzeichnen von was an diesem Ort gerade passiert oder auch schon passiert ist. Das fand ich ein ganz schönes Detail. Weil Daisy ja bei ihm vorbeikommt und dann das Auto auch sieht und worauf sie ihn dann, den Ghost Rider, findet. Genau, es war ein gutes, aus uns kulturwissenschaftlicher Sicht, ein schönes Detail. Ja, genau. Genau. Man merkt, wie sie L.A., also die Latino, das ein Einwohner von L.A., wie mal darstellen wollten. Ja, und auch das berücksichtigen, genau. Quasi nicht ignorieren, dass sehr viele Einwohner und Einwohnerinnen in L.A. Latino oder Latina sind. Ja, genau. Oder Mexican. Ist, glaube ich, ein Unterschied, gell? Ich habe dazu gerade letztens ein Video gesehen. Latinos ist eben für Lateinamerika, wo Mexiko auch noch dazu gerechnet wird. Und Hispanic bedeutet Leute, die aus Spanisch sprechenden Ländern sind. Aber wenn zum Beispiel Brasilianer reden Portugiesisch, sind also nicht Hispanic. Stimmt, yeah. Okay. Da habe ich mal diese Unterscheidung gelernt. Ah ja, cool. Ja. Hast du noch was? Ich glaube, ich meine, es ist jetzt einfach eine Folge, die die neue Situation etabliert hat. Viel mehr kann man da jetzt, glaube ich, noch nicht diskutieren. Das wird sich jetzt alles noch erst richtig entwickeln. Ja. Also für mich haben wir alles besprochen. Dann hoffen wir, dass das, worüber wir uns beschwert haben, quasi aufgelöst wird in einem mega coolen, was weiß ich, Erklärung oder sonst was. Eben, es kann schon interessant sein. Es wurde einfach schon so oft behandelt, dass ist jetzt die Frage, kann Agents of S.H.I.E.L.D. da etwas Neues beitragen? Genau. Das müssen wir noch schauen. Bin ich auch gespannt. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass ich weiß nicht mal, oh Gott, ich habe einen Blackout, es tut mir leid, Leute. Blackbird, nein. Das ist einfach meine Lieblingsfigur betrachtet. Von der ich nicht mal den Namen weiß. Oh Gott, also... Mockingjay. Mockingbird. Mockingbird, doch. Ja. Nicht Mockingjay, das ist Hunger Games. Ach, das war weg. Ja, dass Hunter und Bobby wiederkommen. Bobby, genau. Jetzt, wo sie ihre Serie nicht gekriegt haben. Ist möglich. Da weiß ich momentan nicht, was... Das kann sein, dass es eine Überraschung wird. Das ist möglich. Drücke ich doch mal die Daumen. Mhm. Gut. Dann war's das für uns. Wir waren Anne-Sophie und Nuria. Viel Spaß beim Serie gucken. Tschüss. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat mich Spaß gemacht.